ist ein Wort, das eine Person mit einer stark abwertenden Bedeutung besetzt und sie auf diese Weise beleidigt und herabsetzt. Zahlreiche Schimpfwörter verunglimpfen den Beschimpfenden, indem sie ihn mit Verunreinigung oder den Organen bzw. Objekten der Diskretion verbinden können oder als ekelhaft bezeichnen. Im Deutschen werden viele Schimpfwörter als Wörter wie Schmutz, Dreck, Abschaum, Mist, Scheiße, Arsch, Schissen, Egel oder Kotzen gebildet. Und dazu sind wir gegeben Heilabschluss über individuelle und kollektive Kreativität.